Mein 9. November. Geschichten zu einem historischen Datum, aufgezeichnet von Brigitte Kirilov und Wolfgang Bauernfeind. Wie habe ich den 9. November erlebt? Ich habe abends ferngesehen und habe also irgendwie auch. Wie ist das denn aus bei dem Schabowski, wie Sie das schon gehört haben? Gehört. Wir haben ja nicht mit gerechnet. Wir dachten, wenn er sagt, die Grenzen wären mal offen. Diese Äußerung tat, ich habe es gehört. Und ich war abends allein zu Hause und habe Nachrichten gehört und hatte gehört, der Schabowski hat gesagt. Abends kommen wir wieder von der Arbeit, meine Frau und ich. Setzen uns vor dem Fernseher, wie üblich. Interessante Fernsehsendung. Die Freunde von Schabowski sind dann so erstmal in der Unterhaltung. Gucken uns natürlich auch unter anderem die Pressekonferenz mit Schabowski. Die ganzen Erlebnisse untergegangen und wir haben immer bloß die Worte über die ständige Ausreise. Die AK ständige Ausreise schon gewesen macht und der 9. November, dazu möchte ich sagen, dass ich in den letzten Jahren ein paar sehr schwere Schicksalsschläge zu ertragen hatte, unter anderem den Tod meiner krebskranken Mutter. Und zu meinem Entsetzen konnte ich einfach über gar nichts mehr weinen. Mich hat nichts mehr erschüttert. Und das war für mich überwältigend, dass ich in der Nacht zum 9. November fassungslos geweint habe. Aber diesmal nun wirklich vor Freude. Das war also eine so unbeschreibliche Erleichterung. Es war auch irgendwie ganz unfassbar. Man war über sich selber betroffen, weil man sich eigentlich an die Mauer in gewisser Weise gewöhnt hatte. Es war gar nicht mehr denkbar, dass, vor allem in meinem Alter, dass man das noch miterlebt, dass die mal wegkommt. Ich habe es gar nicht glauben können. Ja, das hat er gesagt, aber wir konnten es nicht glauben. Wir haben das nicht so für ernst genommen. Und dann habe ich gesagt, das kann ja nicht sein. Die Grenze ist wirklich offen. Also wir haben uns hier verdattert angeguckt. Und dann gesagt, eigentlich müssten wir da hin. Nur hatte ich an dem Tag Notdienst und war todmüde. Dann haben wir geguckt, wie kommt man am besten dahin. So ganz gegenwärtig war uns das nicht. Und dann sind wir also hier die große Hamburger Straße entlang zu unserem Bushaltestelle und wussten, also mit der 49, ne, die Straßenbahnhaltestelle, richtig, ja, und wussten, wir müssen mit der 49 fahren, war das ja schon recht spät, das mag so kurz, ja, 11:45 gewesen sein, und wir kamen uns sehr abenteuerlich vor und so ein bisschen, auch ein bisschen verrückt, ja, muss ich schon so sagen, unternehmungslustig, denn so normal mitten in der Nacht loszutoben, auf Verdacht hin, ist das also auch nicht, und ja, dann haben wir uns in die fast leere Straßenbahn gesetzt und kamen uns also vor wie, ja, doch ein bisschen, ja, außerordentlich naiv, ja, haben die Leute angeguckt, es waren also ganz zwei, drei saßen vielleicht in der ganzen Straßenbahn. Und es war Nacht in Berlin und es war ruhig in Berlin, wie immer. Naja, und dann haben wir doch von Zeit zu Zeit aus den Fenstern geguckt. Und je näher die Straßenbahn, also der Schönhauser Allee kam, umso belebter wurden eigentlich die Straßen. Und in der Schönhauser Allee, als wir ausstiegen dann, Haltestelle weiter, hatten wir noch geguckt, war es, da war also schon, ich möchte beinahe sagen, taghell durch die vielen Autos und dann so viel Volk. Und da war dann so eine innere Erregung, haben wir gedacht, jetzt sind wir doch nicht umsonst gefahren. Wir hatten uns das ja so ein bisschen gedacht, naja, was kann passieren, drehst halt wieder um, wenn es nicht stimmt. Nicht? Und dann von da an sind wir also mit, ja, ich möchte es beinahe sagen, gerannt. Mit schnellen Schritten dahin gelaufen, wo alle Leute liefen. Ich war außerstande, irgendetwas Vernünftiges zu tun. Das habe ich so lange erwartet, ja. Ich habe so lange erwartet, ich habe es herbeigebetet, ja. Ich habe so lange erwartet, ja. Ich war irgendwie fertig, ja. Ich saß da und konnte es nicht fassen, ja. Ich bin irgendwann, den ganzen Abend bin ich zu Hause geblieben. Habe mich um 11 Uhr aufs Rad geschwungen und bin in die Kneipe nach 36 gefahren, wo ich um diese Zeit nie hinfahre. Habe mich gewundert, dass das Ding total leer ist. Ja? Ich bin zurückgefahren nach 61, habe mich da in die Kneipe reingesetzt. Und da sagten mir Leute, ja, dass da auf den Straßen ein Kudamm der Teufel los wäre und so weiter. Ich konnte es noch gar nicht fassen. Ich dachte, die DDR-Leute, die 40 Jahre eingesperrt waren, wenn es da jetzt heißt, so, ab sofort dürft ihr raus. Ich dachte, die sind unfähig, gleich zu reagieren. Ich dachte, für die ist das so ein Schock, dass die genauso lang brauchen wie ich, Nur sie haben offensichtlich keine Sekunde gebraucht. Und gerade als wir da ankamen, da wurde so ein Stückchen Zaun von der Grenzbefestigung offenbar und dieser Schlagbaum, die wurden also von den Menschen hochgehoben und der Sicherungsoffizier, der dabei war, gab dann auch noch, also ich möchte jetzt beinahe sagen, nette oder sachdienliche Hinweise, aber im netten Ton. Ja, wir sind da über die Grenze gegangen, also über diese tolle Brücke da. Und ich meine, wir gucken uns da immer diese ganzen Agentenfilme an und so. Und das, ja, ist halt okay. Und also wie die ganzen westlichen Agenten denn vom Osten in den Westen flüchten und so. Die rennen dann da die Brücke lang und dann auf der anderen Seite warten dann die schützenden FBI-Agenten oder so und auf der anderen Seite schießen die KGB-Agenten, naja. Und da sind wir eben ganz friedlich vorbeigelaufen und überall auf der Brücke saßen Westler und haben mal so geklatscht und mit Sekt und so kam so an. Es war unglaublich. Die Menschen standen ganz vorne an der Absperrung, also schon auf DDR-Gebiet, ja, bis da so eine Mauer. Bis dahin standen die ganzen Leute aus West-Berlin, ja, und aus Touristen und alles Mögliche. Und auf der anderen Seite standen die Fopos, ja. Dann waren da noch so ein kleines Häuschen, wo zwei Amis drin waren. Jetzt wussten ja überhaupt nicht, was sie tun sollen. Ja, die waren ja absolut überflüssig irgendwie, haben sie sich auch so irgendwie so gefühlt. Spielten sich Szenen ab, in dem ein Fotograf was fotografieren wollte. Er wusste nur nicht was. Ich sag zu ihm, es ist egal, was du fotografierst. Halt nur drauf und schieß. Ist egal, es war ja wirklich egal. Es war alles ein Dokument, ja. Ist egal, was er fotografiert hätte, ja. Es war ein Dokument. Aber er hat es nicht geschafft. Der war auch, es war halt ein ganz verrückter Tag. Einer hat aus, ich weiß nicht warum, plötzlich einen Besen genommen und hat auf die Straße gekehrt, ja. Mit in der Nacht. Der ist also mit dieser Situation auch nicht fertig geworden. Wie die Träumenden. Die Unruhe auf der Straße ließ mich dann nicht mehr einschlafen. Und so ging ich auf die Oberbaumbrücke. Oder es zog mich einfach dorthin, weil diese Brücke für mich schon irgendwo ein Stück oder über diese Brücke bin ich in den verschiedensten Situationen gegangen. Und das letzte Mal ja vor der Mauer. Und jetzt wollte ich einfach sehen und hautnah erleben und spüren, ob das erstens die Wirklichkeit, der Wirklichkeit entspricht oder was passiert, wenn ich wieder über diese Brücke gehe. Ne? Und so ja, zog ich mich an und marschierte dorthin, eigentlich völlig unberührt, ne, als wenn man irgendwo hingeht. Aber je näher ich mich dieser Brücke näherte, desto schwerer wurde es mir. Es war überhaupt keine Freude mehr in mir. Und als ich über die Brücke ging, dachte ich immer, entweder bricht sie jetzt zusammen oder es knallt oder es muss irgendetwas passieren, weil es oder ich habe geträumt. Ne? Es war unwahr. Ne? Es war so fremd. Mir war, als wenn das ganze Wasser, die ganze Spree, alles fremd war. Und dann näherte ich mich der Mitte und das war vielleicht auch etwas Ungewöhnliches. Ich traf dort meinen Mann. Wir leben halt in zwei Wohnungen. Und das war auch etwas, was mich sehr stark berührte, weil uns ja diese Brücke irgendwo verband. Ja, und dann, wir begrüßten uns schon. Und ich weiß nicht, es wurde immer alles unwirklicher. Ich merkte dann erst, dass ich weinte, ne? Dass die Tränen flossen und ich wollte mal meine Brille wegnehmen. Und da merkte ich auch, dass ich gar keine Brille auf hatte. Also ich sah das alles so ein bisschen wie ja, etwas verschwommen. Es wurde noch mehr wie expressionistisch, also es wurde immer absurder. Aber dann wollte ich einfach zu diesem Fopo hingehen, zu diesen Menschen, die ja für mich immer ein Konflikt waren. Ne? Und bin dann auch sprach dann auch den einen an. Er war ziemlich goldbestresst, also es muss ein höherer Offizier gewesen sein, und wünschte ihm einen guten Morgen. Woraufhin keine Reaktion kam und also auch nicht, es war einfach nur ja, Gegenwart. Und dann sagte ich, ich möchte Ihnen wirklich einen guten Morgen wünschen. Es ist mir ganz wichtig. Erstens wird es morgen

die wir so auf dem Weg zum Pariser Platz aufgegabelt haben. Und dann sind wir wieder runtergestiegen und haben immer versucht, die Leute zu motivieren, dass sie auch von der Mauer runtersteigen. Aber das hat, also würde ich mal sagen, mindestens eine Viertelstunde bis eine halbe Stunde gedauert, bis dann wirklich tröpfchenweise die Leute runtergestiegen sind. Und dann, als wir wirklich mehr unten standen, so 200, 300, dann kamen auf einmal alle. Dann sind sogar amerikanische Soldaten runtergestiegen, die da oben in Zivil standen. Und dann war auf einmal Bier da und Obstkisten standen rum. Und dann haben wir noch eine Polonaise ums Brandenburger Tor rum gemacht und haben uns mit den Wopos unterhalten. Und das Ganze hat ungefähr bis um 2:30 gedauert. Der Tag danach. Ja, und morgens gehe ich runter und wundere mich nur, dass da ein bisschen heller ist als sonst, kam mir so vor. Vielleicht auch durch die Autoscheinwerfer, denke ich, so viel Betrieb ist da nicht und ein bisschen mehr Fußgänger. Und dann kamen Leute so an, ja, die liefen so mehr nicht so, wie man zur Arbeit geht, sondern so ein bisschen im Bummelschritt. So. Und da hielten sich, aber das war noch nicht wie die Stasi früher, dass das nur junge Männer waren, sondern so Familien. Kam mir dann schon ein bisschen eigenartig vor. Trotzdem, ich habe mich dagegen gewehrt, dass das sein kann, weil ich einfach das nicht für möglich hielt, dass die Grenze auf ist. Dachte, nee, na, das kann ja nicht sein, was weiß ich, was denke, naja. Und bin fast auf der Arbeit und spreche einen Kollegen und der hat natürlich länger gehört und der sagt, na, die waren da schon drüben und so. Und da ging mir erstmal richtig das Licht auf. Also das war praktisch genauso wie jetzt auf dem Mauerbau verschlafen haben. Da lag ich noch im Bett morgens um 7 und mache mein Kofferradio an und höre da, dass die gerade beim Ausrollen des Stacheldrahts sind. Und bin dann vormittags los und bin dann bloß gekommen bis zur Dimitrovstraße, Ecke Schönhauser, und da stand dann schon die Kampfgruppe so Arm in Arm und hat dann alles abgesperrt. Also unfassbar. Ich sage ja, jedes Wochenende. Ja, wir waren drüben, Bruder kam zu uns. Also die ganze Verwandtschaft, das war ja ewig am Hin- und Herfahren. Das habe ich überhaupt nicht in, also die Tragweite, das habe ich überhaupt gar nicht begriffen. Und dann kam so die erste Erschütterung eigentlich dann zu Hause, Fernsehen. Man sah das und dann weiß ich ihm von meiner Mutter vom Erzählen. Mein Bruder war also einen Tag vor diesem Mauerbau. Der war also bei uns zu Besuch und wollte also auch über Nacht bleiben. Und weil unsere Großmutter aber öfters umfiel und hilflos am Boden lag, da fiel ihm dann also nachts ein, er möchte doch noch unbedingt nach Hause fahren. Und das mit der letzten S-Bahn ist er also rübergefahren. Und nächsten Tag war es zu. Und meine Mutti hatte ja also die Wäsche gewaschen im Trümmer für die Großmutter und für meinen Bruder. Und dann kam also der Tag, wo, also sie ist mit dem Wäschepaket zur Grenze gefahren, ne? Und ich weiß jetzt nicht mehr, über welche Wege es ging. Jedenfalls, er stand auf der anderen Seite. Und meine Mutter dann da eben mit dem Wäschepaket. Naja, ich weiß es ja wirklich jetzt nur vom Erzählen, ne? Dass er da gestanden hat und hat da gerufen, Mutti, ich will zu dir. Meine Mutter stand da und hat gesagt, sie will nur zu ihrem Sohn. Mein Bruder fing an, die Phobos anzuspucken und zu schlagen. Ein Wiedersehen. Ja, und dann plötzlich kam dann der Anruf. Es war 11:15. Ich muss sagen, also wir dürfen ja Gleitzeit nehmen und zweimal im Monat. Und ich habe also einfach, ich habe Gleitzeit beantragt, also ab 12 nach Hause gehen. Ich habe gedacht, du musst, also auf alle Fälle musst du gewappnet sein, ne, wenn da was kommt. Ja, und dann 11:15, da kam der Anruf und einfach so, ja, hier ist Helmut, ne. Ich konnte überhaupt nichts sagen. Ich stand da. Ich glaube immer nur wieder, Helmut, bist du's? Und naja, meine Schwester, beruhige dich doch mal. Naja, und dann, ich habe hinterher einen Herzanfall gekriegt. Die wollten mich also da ins Krankenzimmer runterbringen. Ich habe gedacht, ich wäre verrückt, ne? Naja, und dann bin ich nach Hause gefahren und dann passierte was ganz Eigenartiges. Er war ja bei meiner Mutter und Ich habe die Tür aufgeschlossen und ich bin ganz langsam reingegangen, wie früher so ein kleines Kind, so einmal so um die Ecke gucken, was ist für ein Besuch da. Ich konnte mich plötzlich überhaupt nicht mehr erinnern, wie er aussieht. Oder ja, ich habe also ganz langsam um die Ecke geguckt und er hat das also auch nicht gemerkt. Und ich stand dann da und habe erst mal ihn mir angeguckt und habe was gesucht, was mein Bruder eben, ne, und auf die Stimme gehört und war doch vieles anders, ne? Also das war erst nach Stunden, wo ich dann sagen konnte, ja, da kommt er wieder so zum Vorschein, ne? Und immer dieses Angucken und plötzlich dann auch dieses Gefühl, mein Gott, was sind wir alle so betrogen worden? Wir sitzen da, wir sind eine Familie, aber eigentlich sind wir gar keine mehr. Das ist alles dermaßen auseinandergerissen und ich meine, gerade vielleicht nur am Freitag war das ja besonders so aktuell, war dieses Thema, dieses Wir und Ihr. Und er versuchte sich in unseren Diskussionen dann immer wieder so zu rechtfertigen, naja, die DDR, die hat ja also auch so, hat doch viel Gutes gemacht oder so. Und ich merkte, wie der Riss, der war da und der wurde immer größer, ne? Der wurde immer größer und bis ich dann also irgendwann gesagt habe, du kannst aufhören und du brauchst mir also wirklich jetzt nicht da irgendwo so groß erstmal was Politisches oder dich zu rechtfertigen. Das brauchst du mir nicht zu erzählen. Wir müssen uns einfach erstmal wieder kennenlernen, ne? Die Verwandten kommen. Freitag war sozusagen der Tag, an dem die niedrigste Arbeitsproduktivität war, ne? Die Bauarbeiter auf der Straße, die arbeiten da schon eine Weile, die waren völlig aufgeregt auch und hämmerten und kicherten und justen wie kleine Jungs, ne? So in meinen Augen. Und zum Beispiel unser Friedhofsmensch, der verantwortlich dafür ist, hat gesagt, er gibt heute seinen Leuten frei. Es hält keiner aus, man kann das überhaupt gar nicht normal sein. Muss ich auskosten. Und dann züchten wir mit unserem Bratwurst dort über die Stadtautobahn. Und ich muss sagen, mit dem Gedanken, also jetzt zu dem wir in den vergangenen Jahren 17 oder 18 Personen, die aus dem Bekannten- und Verwandtenkreis vor meiner Tür klingelten. Es klingelte, ich habe auf den Summer gedrückt und habe die Tür aufgemacht, meinen Neffen umarmt und abgeküsst und habe gesagt, guten Tag, da bist du ja. Und er war etwas enttäuscht, dass ich nicht erstaunt war. Und ich sagte, nee, seit früh um 5 warte ich ja schon, dass du kommst. Ich habe es ja gewusst, ich habe mir das vorstellen können, wie das für ihn ist, für einen Menschen, der noch nie die Tante besuchen konnte. Ich merkte, der ist absolut zu. Der ist zu. Der redet gar nicht. Der hat überhaupt nicht gesprochen. Ich habe dann so nach einer Weile gefragt, willst du einen Kaffee? Willst du was essen? Nein. Ich wusste auch, der kriegt keinen Bissen runter. Der hat nicht gegessen, der hat seinen Kaffee getrunken. Der saß einfach da und ich hatte das Gefühl, ich weiß, das klingt kitschig, aber da habe ich andächtig abgewartet und zugeguckt. Dem war einfach nicht nach Reden. Der konnte weder jubeln, man würde vielleicht sagen können als Berliner, dem hat es die Luft verschlagen. So war es. Der hat wirklich nicht gesprochen. Und dann habe ich gefragt, willst du dir irgendwas angucken? So, und wusste ich auch, dass es stört, wenn ich da nun als Tante hinterher oder daneben latsche. Ich habe ihm also meinen Stadtplan gegeben, habe gesagt, hier, dann gehst du so und dann gehst du so und dann bist du schon da. Und das war's dann. Also ich habe mich wirklich sehr gefreut, denn also viele oder mal aus, also mein kleiner Neffe, was klein, naja, 9 Jahre, der kam wirklich das erste Mal und rief immer, jetzt kann ich dich besuchen. Ne, und hatte da so ein paar Astern in der Hand und stürmte die Treppe rauf und der hat von mir immer die Comichefte bekommen und nun kann er sich ein Comicheft selbst kaufen, also diesen Asterix. Ne? Und das war auch seine erste Frage. Gehen wir jetzt ein Asterix-Heft kaufen? Ne? Ich bin also nachmittags aus Neuruppin gefahren und wir haben Arbeitswochenende gehabt, Gestaltpädagogen und haben uns in Berlin am Märkischen Viertel getroffen, sind geschlossen rübergegangen als Gruppe, sozusagen als Gestaltgruppe Ost, gehen wir nach West. Ne? Und das war total erhebend. Also das war total super und ich habe mich auch sicher gefühlt. Ich glaube, manchmal, ich bin ein ängstlicher Mensch so. Und dann sind wir zu einem Freund, der so drüben unsere Bezugsperson für unsere Gestaltgruppe ist hingegangen und haben Sekt getrunken. Und dann sind wir geschlossen als Gruppe in das Gestaltzentrum West-Berlin am Sonnabendabend eingezogen und hatten ein Freund von uns einen Vortrag gehalten über Spiritualität und Therapie, also das Verhältnis. Und war ziemlich zum Schluss und sie sang ein Lied über die Liebe. Also Liebe ist grenzenlos. Und die waren stark am Überlegen, ob sie diese Veranstaltung angesichts der Tatsache, dass so viel Politisches überhaupt machen können, weil es ja doch ein bisschen was anderes ist. Ne? Und in dem Moment, wo alles Schluss war, kamen wir aus der DDR praktisch da mit rein. Und es war, ja, ich möchte sagen, solche Treffen haben nicht nur eine Wirklichkeit, also so leibhaftig, sondern es war ganz erhebend. Ne? Und wir kannten das Lied auch, sodass wir mitsingen konnten. Ne? So dass tatsächlich, ich weiß, dass das Wort beschissen ist, Wiedervereinigung, aber an diesem Moment habe ich mich wirklich richtig ganz gefühlt. Ne? Also ich habe im Juli 1961 mir eine Genehmigung besorgt, offiziell, so ein Intentionenpass, so was ähnliches, musste den Ausweis abgeben, konnte ich in die Bundesrepublik reisen. Wir haben eine Reise gemacht, die über Norddeutschland, Flensburg Richtung Dänemark, von dort mit der Fähre rüber nach Norwegen, Schweden, Norwegen. Und ich bin als Maler und Grafiker war natürlich sehr interessiert, eine Landschaft des Nordens zu sehen. Das habe ich also getan. Allmählich hat sich dann der 12. August so hingeschlichen. Wir waren also schon auf der Rückreise. Wir befanden uns ungefähr auf der Höhe von Bergen, auf dem Rückwärtstrip. Naja, wir haben auch nicht geglaubt, dass die ganze Sache dann 28 Jahre dauern würde. Jedenfalls, wir fuhren dann zurück. Irgendwann war dann Hannover erreicht. Nun ist also die Frage gewesen, was tun? Ich hatte mein Atelier, meine künstlerischen Arbeiten in Leipzig. Ich hatte da in einer Schule einen Lehrauftrag. Wollte also, kam gar nicht auf den Gedanken, in der Bundesrepublik zu bleiben. Ich betrat so am 14., 15. einen Zug Richtung Leipzig. Naja, und ich kam dann nach Leipzig und ich habe alles bis dahin nicht gewusst, dass der Staatssicherheitsdienst schon, dass ich da schon in die Observierung gekommen war. Am zweiten Tag nachts, später Nachmittag, klingelte es in meiner Wohnung und eine Kavalkade von Organen erschien, stürzte in das Zimmer, drückte auf mein Fernsehgerät, machte es an und erwartete jetzt vielleicht den Ochsenkopf zu sehen, der damals kurz abgesägt worden war. Überall war ja diese große Kampagne gegen Westfernsehen. Aber nun war wirklich ein DDR-Programm eingestellt. Und dann diese Leute des Staatssicherheitsdienst mit dem wahnwitzigen Ausruf, der ja fast schon